Nach der Teilnahme an der Einladungsveranstaltung in Pyongyang kehrten die Personen, die zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 beitrugen, am 13. Juli heim. Auf den Dutzenden der langen Straßen von der Straße der Hochschulen über die Brücke Ongdu und die Straße Mansude bis zum Platz vor der Pyongyanger Sporthalle nahmen die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten mit den Staatsflaggen der TVRK, roten Fahnen und Blumensträußen in den Händen von den Rüstungswissenschaftlern in den Bussen einen herzlichen Abschied.